all den Jahren, all den Sessions mit Freunden ist mir jetzt mittlerweile klar, was meine Texte bedeuten. Ja, sie sind Leben, mein Ventil auf den Wegen zu meinem Ziel. Irgendwann ist es vorbei, damit den Besten zu leugnen. Ich bin gefesselt von Träumen und umgeben von Neidern, die mich nur runterziehen, anstatt mir diesen Weg zu erleichtern. Doch mein Leben ist eine kurvenreiche Achterbahn im Weltall. Dein Leben ist ein Puzzleteil im Raster der Gesellschaft. Zu krass ist die Devise, große Klappe wie ein Riese. Mach mir Platz, wo es mir passt, ich hol mir das, was ich verdiene. Mir ist immer noch egal, ob sie mich hassen oder lieben. Das ist aktuell, als hätte ich diesen Satz noch nie geschrieben. Sie führen alle hinters Licht, ey, ich sag nur, wie es ist. Ja, ich glaub, da ist was faul, so wie dein Atem, wenn du sprichst. Du willst Stress? Ja, dann sag's mir ins Gesicht. Doch das Letzte, was ich dann noch von dir höre, ist deine Nase, wenn sie bricht. Wenn sie bricht. Sie versagen, schreibe Lines in jeder Phase. Sitze jede Nacht am Schreibtisch und schreib mich in Ekstase. Mach die Scheiße schon seit Jahren, nicht für Likes und Kommentare, nicht für Bares. Genau deshalb sind mein Style und Flow der Wahnsinn. Es zum Tag, für mich wie eine Lebensphilosophie. Mädchen, geh mir Platz der Schäle, du redest bisschen zu viel. Was ich gebe für die Musik, können nur die verstehen, die mich kennen. Bin on fire, heißt wir werden uns wiedersehen, wenn es brennt. Yes. Sie sind getrieben von Fehlern oder von Ängsten. Wirklich alle Tränen am Rad, aber seh nicht die Konsequenzen. Ich bete, wo soll das enden? Blick nach vorne und mach mein Ding. Meine Worte machen Sinn, verdammt, ich fordere meinen Gewinn. Gib mir manches von den Großen, doch nicht ganz nach einer Strophe. Mach ich aus, drück auf Stopp, denn ihr langweilt mich zu Tode. Ich kann alles schreiben, Pop, Representer oder Battle-Scheiß. Keiner von den Rappern da draußen ist so facettenreich. Ich bin wieder mal in Schreiblaune. Schreib blaue Lines auf ein Blatt Papier, wenn ich eintauche in meine andere Welt, reime exzessiv. Meine Battles waren wohl Geister, die ich rief, wenn ich ehrlich bin. Jeden Tag ein Lächeln, von wegen lass mich stressen. Blicke so oft in die Zukunft, hab die Gegenwart vergessen. Den Moment auszukosten, kurz in mich zu schauen und meiner inneren kindlichen Stimme blind zu vertrauen.